Abschnitt 4. Was nun den Schmerzkatheter betrifft, so kann es sein, dass an der Stelle, wo der Katheter gelegt wird, eine Entzündung oder ein Bluterguss entsteht. Das gilt natürlich für alle Stellen, wo wir durch die Haut gehen. Meine größte Angst ist, dass ich nachher gelähmt bin. Und das kann ich sehr gut verstehen. Viele Menschen glauben, wir würden mit unserer Nadel ins Rückenmark pieksen. Aber das ist gar nicht der Fall. Das hat die Sabine auch gesagt, unsere Enkeltochter. Ich werde einen schmalen Raum vor dem Rückenmarkskanal aufsuchen und dort den Katheter platzieren. Lähmungen können in extremst seltenen Fällen auftreten, wenn Patienten eine Störung der Blutgerinnung haben und es kommt zu einer Blutung, die dann wiederum auf die Nerven drückt. Aber da ist doch bei mir alles in Ordnung, oder? Ja, absolut. Sowohl Ihre Blutwerte als auch Ihr ganz normales Leben sagt mir, dass Ihre Blutgerinnung völlig normal funktioniert.